Gavin McInnes ist der Kopf der Proud Boys, der stolzen Jungs. Frauen dürfen dem antifeministischen und rechtsextremen Verband nicht beitreten. Frauen seien besser in der Küche aufgehoben. I think being a man requires four things. Ein richtiger Mann zu sein bedeutet, sich das Herz zu brechen und jemanden das Herz zu brechen. Es bedeutet, jemand richtig zu vermöbeln und richtig vermöbelt zu werden. McInnes und seine Verbandsmitglieder sind häufig bei Wahlveranstaltungen von Donald Trump anzutreffen. Immer wieder werden sie dort in Schlägereien verwickelt, wenn sie auf Trump-Gegner treffen. Ich habe mit zwei unserer Mitglieder gesprochen, die festgenommen wurden, und sie gefragt, wie es war. Sie meinten, es war spaßig. Gewalt ist nicht gut. Gerechtfertigte Gewalt ist großartig. Und sich zu schlagen löst alle Probleme. And fighting solves everything. Im August sperrt der Kurznachrichtendienst Twitter die ersten Konten der Proud Boys. Nachdem Verbandsmitglieder im Oktober in New York linke Demonstranten verprügeln, schließt auch Facebook und die Fotoplattform Instagram Proud Boys Konten. Immer häufiger machen die beiden großen sozialen Netzwerke von ihrem Hausrecht Gebrauch und sperren Gruppen, die Hass und Gewalt verbreiten. Tech-Blogger Mike Masnick. Sie haben das Recht, Einzelpersonen oder Organisationen von ihren Plattformen zu entfernen, wenn sie meinen, dass diese ein Problem darstellen. Creating serious problems. Masnick und sein Blog TechDirt genießen im Silicon Valley hohes Ansehen, weil es in seinen Artikeln häufig auch um ethische Fragen geht. Gerade aus konservativen Kreisen müssen sich Facebook, Twitter und Google anhören, dass sie zu linkslastig seien. Sie würden konservative oder rechte Gruppierungen unterdrücken. Genau das wirft Proud Boys Gründer McInnes Facebook und Twitter vor. Tech-Blogger Masnick nimmt hier die Unternehmen in Schutz. Es gibt kaum Beweise, die zeigen, dass hier eine politische Einflussnahme stattfindet. Klar neigen die Mitarbeiter der Tech-Unternehmen eher zu den Demokraten. Dennoch gibt es so gut wie keine Beweise dafür, dass die Firmenentscheidungen politisch motiviert sind. Im Falle einer ganz offensichtlich rechtsextremen Gruppierung wie den Proud Boys, ist die Entscheidung, ob Sperre oder nicht, vermutlich einfacher zu treffen. Doch Mike Masnick, der sich in seinen vielbeachteten Blogposts auch immer wieder für das Recht der freien Rede eingesetzt hat, warnt vor Schnellschüssen. Das bekannte Sprichwort sagt, des einen Terrorist, des anderen Freiheitskämpfer. Die wichtige Frage lautet doch, sind einige wenige Unternehmen hier im Silicon Valley wirklich dazu geeignet, Entscheidungen zu treffen, die die ganze Welt betreffen? Facebook und Twitter machten es sich bei ihren Entscheidungen nicht leicht, betont der Tech-Blogger. Trotzdem fehle es an Transparenz. Diese Unternehmen haben ihre Regeln. Manche davon sind öffentlich, aber eben nicht alle. Und die Verfahrensweise, die am Ende zu einer Sperrung führt, ist vollkommen undurchsichtig. Anders formuliert, was ist, wenn es zu Grenzfällen kommt? Einige wenige Unternehmen legen fest, was gut und richtig ist. Gerade Facebook mit seinen mehr als 2,2 Milliarden Nutzern sei zu einem grundlegenden Kommunikationsinstrument, nicht nur in unserer westlichen, von demokratischen Idealen geprägten Welt geworden. Deshalb plädiert Tech-Blogger Masnick für mehr Wettbewerb. Es brauche mehr als nur zwei große soziale Netzwerke auf der Welt. More competition, more having more places where people can speak rather than having to rely on just a few giant platforms.